Selbst Auto fahren, das geht nicht. Wer aus dem Haus will, zur Arbeit oder zu Freunden, muss immer einen Mann bitten oder bezahlen. So sieht es die gesellschaftliche Norm in Saudi-Arabien vor. Zu sehen auch jüngst in dem eindrücklichen Kinofilm »Das Mädchen Watchtower«. Aber viele Frauen wollen sich mit der Situation nicht abfinden. Sie stellen Videos ins Internet, wie sie illegal Auto fahren. Das klingt banal, hat aber Millionen Zuschauer. Nun folgt der nächste Netzhit aus Saudi-Arabien, der zeigt, Humor ist überall. Es ist der neue YouTube-Hit. Mehr als 10 Millionen Mal wurde im Internet das berühmte Musikvideo angeklickt. No Woman, No Drive. No woman, no drive. In Anlehnung an den berühmten Bob Marley-Reggae-Song persifliert der arabische Komiker Hisham Faghi die strenge Genderpolitik in seiner Heimat. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem es Frauen per Gesetz verboten ist, Auto zu fahren. Woman, no drive. Hello. My name is Hisham Faghi. Ich bin Hisham Faghi, stellt sich der singende Saudi zu Beginn des Videos selbst vor. Der 26-Jährige trägt die traditionelle saudische Kleidung, Kufaya und Dishdasha, ein rot-weißes kariertes Kopftuch und ein langes weißes Gewand. I'm an artist and social activist. Ich bin ein Künstler und sozialer Aktivist. Eigentlich höre ich keine Musik, aber als ich in den USA studiert habe, habe ich das Lied eines jamaikanischen Sängers aufgeschnappt. Ich habe entschieden, meine eigene Version zu machen mit einem Text, der für meinen Kulturkreis relevant ist. I sing. So put your car key away. Vor einigen Wochen hatten die Frauen in Saudi-Arabien offen gegen das Fahrverbot demonstriert. Ohne politische Konsequenzen, aber mit juristischen. Die Frauen wurden angeklagt. Seitdem hat sich der Protest ins Internet verlagert. Aus der ganzen Welt hagelt es Unterstützerschreiben und Solidaritätsvideos. Ein schwedischer Rocksänger prügelt solidarisch mit den unterdrückten Frauen auf seine Gitarre ein. Und ambitionierte Wohlstandsmütter weltweit hupen für ihre Geschlechtsgenossinnen und lassen ihre Kinder vor der Familienkamera singen. Das Highlight aber ist Hisham Faghi, dessen Musikclip um die Welt geht. Breit lächelnd nimmt er die Rolle des strengen saudischen Hausherrn ein und karikiert mit beißender Ironie das Frauenbild des extrem konservativen Landes. Du darfst mir mein Essen kochen. Die Füße sind dein einziges Transportmittel und du bleibst sowieso im Haus. Ein saudischer Gelehrter hatte das Fahrverbot für Frauen ernsthaft damit erklärt, dass ein zu intensives Benutzen von Gaspedal, Kupplung und Bremse bei der Frau die Eierstöcke und damit die Fruchtbarkeit schädigen könnte. Das sei auch der Grund, weshalb westliche Frauen weniger Kinder hätten. Eine Steilvorlage für den Komiker. Ich erinnere mich, wie du, Schwester, im Familienauto sitzt, aber hinten natürlich. Da sind deine Eierstöcke sicher und warm, sodass du viele, viele Babys kriegen kannst. Ich wünsche mir, dass ich die Menschen über Internet und das Fernsehen erreiche, erklärt Hisham in einem Interview. Ich will zeigen, dass wir Araber und vor allem wir Saudis auch witzig sein können und lachen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Menschen im Ausland das verstehen. Denn eins kann man selbst in Saudi-Arabien nicht verbieten: Humor.